Bitte Hallo, guten Tag. Mein Name ist schön. Demrel und ich bin Dadis Abendas und ich bin heute für Sie zuständig. Ja. Ja, kurz zum Ablauf. Ich werde Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, dann direkt zu Ihren Beschwerden übergehen. Ist das in Ordnung? Ja, klar. Ja, wie heißen Sie? Ich heiße Franz Meister. Franz Meister. Wie könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, der Vorname ist Franz, Ja. Franz, Ja. ja, und der Familienname ist Ja. Meister. Ja, okay. Und wie alt sind Sie, Herr Meister? Ich bin 67 Jahre alt. Okay, wann sind Sie genau geboren? Am 17.06.54. 74, 54. 54. Okay. Ja, Herr Meister, was führt es uns? Was kann ich für Sie tun? Ja, also eigentlich ist mir aufgefallen, dass ich so viel Gewicht abgenommen habe. Und das macht mir eigentlich so ein bisschen Sorgen. In den letzten 3 Monaten habe ich 7 Kilo abgenommen. Das kann doch nicht normal sein. Okay, wie viel wiegen Sie derzeit? Ja, ich wiege 74 Kilo noch. Und wie groß sind Sie? 1,76 Meter. Ja. Wie Ja, ist und Ihre? tatsächlich fühle ich mich auch irgendwie nicht so richtig gut. Ich bin immer so müde und fühle mich ein bisschen schlapp. Und ja, nachts kann ich auch nicht gut schlafen. Hat sich Ihr Appetit verändert? Haben Sie Appetitlosigkeit Nein, eigentlich habe ich das Gefühl, ich esse ganz gut. Deswegen wundere ich mich ja so, dass ich so abgenommen habe. okay. Haben Sie ansonsten Beschwerde? Sonst Bitte? haben Sie sonst andere Beschwerde? Naja, ich habe es halt ein bisschen mit der Prostata, das ist wohl bekannt, ne? Also, ich muss nachts immer auf die Toilette und ja, zurzeit muss ich auch ziemlich oft gehen und ja, nachts eben, was weiß ich, muss ich dreimal aufstehen. Da schläft man natürlich nicht so besonders gut. Okay. Haben Sie Fieber? Fieber habe ich eigentlich nicht, nee. Okay. Haben Sie Herzrasen? Herzrasen? Nö, das ist mir nicht aufgefallen, nö. Ich habe so ein bisschen Husten, ne? Husten. Also das hat der Arzt mal gesagt, dass das so eine chronische Lungenerkrankung ist. Ja, ich habe ja, Seit wann haben Sie Husten? ach, das habe ich schon lange. Ich habe natürlich auch schon viele Jahre geraucht, ne? Schon seit ich 17 bin, rauche ich. Ne? Zwar, Seit 17. ja. Rauchen Sie seit 50 Jahren? Ja. Aber jetzt ja nicht gerade exzessiv, aber halbes Päckchen am Tag rauche ich wohl schon, ja. Haben Sie viele Mail geraucht oder immer? Nö, eigentlich immer so ein bisschen mäßig, eigentlich, ja. Ist der Husten trocken oder mit Auswurf? Der ist, würde ich sagen, eher trocken. Haben Sie Übelkeit oder haben Sie schon erbrochen? Schon einmal erbrochen? Nee, übergeben muss ich. Nee, erbrochen habe ich nicht. Nee. Haben noch keine Beschwerde, oder? Habe ich Bitte? richtig? Sie haben noch keine Beschwerde. Naja, so, sonst kann, wie gesagt, diese Müdigkeit und halt, dass ich ständig auf die Toilette muss, ne? Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Ja, das habe ich ja gerade gesagt, dass ich immer auf die Ja. Toilette muss, ne? Ja. Ja. Also Beim sind. Stuhlgang ist eigentlich normal, ja. Ne? Ja, okay. Ja. Arbeiten Sie derzeit? Nein, ich bin Rentner zum Glück. Ich bin Rentner. Was war Ihr Beruf? Ich war Kfz-Mechaniker. Also Automechaniker, ne? Sie haben gesagt, dass Sie Prostata-Probleme haben. Ansonsten leiden Sie an chronischen Krankheiten. Naja, also diese COPD, was mein Arzt mir gesagt hat, nicht? Ja. Ja, okay. Aber sonst eigentlich hatte ich nie irgendwas. Ja, seit wann haben Sie COPD? Ja, bestimmt schon seit 12 Jahren, 15 Jahren, schon lange. Und mit der Prostata, das sind auch schon, ja, bestimmt schon 7, 8 Jahre. Ne, der Arzt hat immer gesagt, die ist ein bisschen vergrößert. Ne? Ja. Und nehmen Sie gegen COPD Medikamente ein? Ja, ich habe da so ein Spray, aber wie das heißt, weiß ich nicht. Okay, nehmen Sie auch Tablette? Ja, für die Prostata nehme ich eine Tablette morgens und abends, aber wie die heißt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe die jetzt auch nicht mitgenommen. Die Wer liegen ist? alles mit zu Hause. Ja, okay. Sie haben jetzt keine Medikamentenliste dabei. Nee, ich habe keinen Zettel dabei. Okay, wer ist Ihr Hausarzt denn? Mein Hausarzt ist Dr. Möllers. Okay. Wir können die Information von Dr. Müller Ja, die können Ihnen das bestimmt sagen in der bekommen. Praxis, genau. Ja, okay. Und leiden Sie ansonsten an einer Krankheit, an chronischen Krankheiten und Blutzucker? Nochmal Krankheit. bitte Ihre Frage. Leiden Sie noch weit andere chronischen Krankheiten? Nee, sonst habe ich ja zum Okay. Glück nichts. Nee, nee. Wurden Sie schon einmal operiert? Nee, wenn ich so überlege, nee, ich bin noch nie operiert worden. Ja, guck mal, bin ich ja ganz schön alt geworden, ne? Ja, sehr gut. Und haben Sie Allergie oder reagieren Sie auf bestimmte Medikamente allergisch? Ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Ich habe aber auch noch nicht so viel genommen bisher, ne? Aber nee, Allergien sind bei mir nicht bekannt. Sind Sie vollgeimpft? Ja, diese Corona-Geschichte, da bin ich geimpft. Ja. Und gegen die Kinderkrankheiten? Gegen die anderen Krankheiten, ja, glaube schon, dass ich alles habe, was man so braucht. Ja. Okay, sehr gut. Waren Sie in der letzten Zeit in einem Ausland? Nö, zur Zeit, nö, ich bin nicht verreist in letzter Zeit, gar nicht, nein. Okay. Herr Meister, ich habe noch ein paar Fragen zu Ihrer Familienstadt. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Okay. Haben Sie Kinder? Ja, aber die sind natürlich erwachsen, ne? Ja, genau. Leben Sie mit Ihrer Ehefrau, oder? Ja, ich wohne mit meiner Frau zusammen. Ja. Ja, in einer Wohnung, oder? Ja. Herr Meister, ich habe noch ein paar Fragen nach Ihrer Lebensgewohnheiten. Sie haben gesagt, dass Sie seit 50 Jahren rauchen und trinken Sie auch Alkohol? Ja, hin und wieder mal bei einem Fest oder wenn man eingeladen ist oder ja, an Weihnachten oder so, ja, dann trinkt man mal ein bisschen Alkohol, aber nicht regelmäßig. Okay, was trinken Sie gelegentlich? Ja, mal ein Bier oder mal einen Schluck Sekt, ja. Und einmal pro Woche ungefähr oder mehr oder Nein, weniger? ach, weniger, weniger. Okay. Herr Meister, nehmen Sie bitte diese Frage nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Haben Sie bisher mit Drogen Kontakt gehabt? Ich in meinem Alter? Nein, mit Drogen Ja, habe ich nichts am Hut. Nein, nein, natürlich. nein. Ja, treiben Sie regelmäßig Sport? Naja, also ich fahre wohl hin und wieder mit dem Fahrrad noch, aber so richtig Sport mache ich eigentlich nicht, nein. Ich habe ein paar Fragen zu Ihrer Familie. Hat jemand in Ihrer Familie chronische Krankheiten oder Vorerkrankungen? Das muss ich überlegen. Ich nehme an, dass Ihre Eltern nicht mehr am Leben sind. Ist Doch, das? meine Mutter lebt tatsächlich noch. Die Ja, ist sehr. hochbetagt, die ist also über 90. Aber naja, die ist natürlich nicht mehr ganz gesund. Aber sie ist noch am Leben. Und mein Vater ist vor einigen Jahren gestorben. Der hatte tatsächlich Darmkrebs. Aber sonst wüsste ich nicht, dass die irgendwelche so langwierigen Erkrankungen hatten. Ist Ihr Vater an Darmkrebs gestorben Der oder ist an Darmkrebs gestorben, ja. haben Sie Geschwister? Ja, ich habe einen jüngeren Bruder. Ja. Ist er gesund? Der ist gesund, ja. Ja, sehr gut. Okay, Herr Meister, zurück zu Ihrer Beschwerde. Ich möchte kurz Ihre Beschwerde zusammenfassen. Sie haben gesagt, dass Sie in den letzten 3 Monaten ungefähr 7 Kilo abgenommen haben. Haben, ja. Ja. Und Sie leiden unter Müdigkeit und Durchschlafprobleme. Ja, weil ich immer auf die Toilette muss, deswegen kann ich nicht schlafen, ne? Ja, okay. Haben Sie auch Nachtschwarz? Das ist mir jetzt nicht aufgefallen, nein. Ja, okay, Ihr Appetit ist gut. Nein, ich ja, deswegen wundere ich mich ja, dass ich abgenommen habe, ne? Ja, okay. Haben Sie Fragen an mich oder möchten Sie etwas ergänzen? Ja, woran kann denn das jetzt liegen, dass ich so abgenommen habe? Ich bin ja, ne, die Hosen schlodern und ja, das ist ja nicht gesund, wenn man mit einmal so viel abnimmt und man isst eigentlich gut. Ja, es ist gut, dass Ihr Appetit gut ist. Und ja, Sie haben keine Herzrasen oder keine sitzende Hände. Ist Ihnen aufgefallen, dass Ihre Haare aufgefallen sind? Haare ausgefallen. Ja. Naja, gut, in meinem Alter hat man nicht mehr so viele Haare Ja, als Mann, aber, natürlich. dass die jetzt extrem ausgefallen sind, kann ich nicht sagen, nein. Okay. Haben Sie ansonsten keine Beschwerde? Ich habe richtig verstanden. Sonst wüsste ich nicht, dass ich noch irgendwelche Beschwerden habe, ne? Okay. Haben Sie, ist Ihnen aufgefallen, dass angeschwollenen Heftknoten haben? Geschwollene Lymphknoten, da wüsste ich gar nicht, wo ich die suchen muss. Nein, keine Ja, Ahnung. am Hals oder unter dem Arm? Das habe ich nie nachgeguckt. Müssen Sie nachher mal bei der Untersuchung gucken, ja. Okay. Wann waren Sie das letzte Mal bei einem Arzt? Ja, bei meinem Hausarzt, da ist bestimmt schon 2 Jahre her, ja, ein, 2 Jahre her. Außer Prostatavergrößerung und COPD waren Sie gesund? Ja. Ja, okay. Ja, Herr Meister. Eigentlich möchte erst Sie körperlich untersuchen, ein paar und Ihnen Blut abnehmen. Ja. Ja. Und noch ein paar gegebenenfalls möchte ich ein paar bildgebendes Verfahren durchführen. Ja, was ist denn ein bildgebendes Verfahren? Ja, ich möchte Sie Röntgen schicken, zum Röntgen schicken, Zum Röntgen, ja, um okay. ihre Lunge zu untersuchen und Die ihr Lunge. auch, ja. Und ein paar Ultraschalluntersuchungen durchführen. Ja. Ja. Je nach dem Befunde möchte können wir noch ein paar Untersuchungen durchführen. Ja, und ich natürlich möchte ich zuerst Ihre Vitalparameter prüfen. Ja, dann können wir genau besprechen. Ja, das ist okay, gut. Gut. Ja. Ja. Hat jemand noch zusätzliche Fragen? Ob ich Rückenschmerzen habe? Nee, habe ich eigentlich nicht. Hätten Sie schon bemerkt, dass Ihre Stuhlgang Farbe verändert, die letzte Ach Zeit? so, das hat er nicht gemerkt, nein. Gut, ja, mögen Sie schon den Patienten vorstellen oder brauchen Sie noch einen Moment? Dr. Demirel. Ja, wir können anfangen. Wir können anfangen. Okay, gut. Ja, guten Tag, Frau Obersten. Ja, schönen guten Tag. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen und möchte ihn Ihnen vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, gerne. Ja, der Patient hat Franz Meister, 67 Jahre alt, geboren am 12.01.1954 und 1,76 Meter und er wiegt derzeit 74 Kilogramm. Er ist verheiratet und verrentete KFC-Mechaniker und lebe mit ihrer Frau in einer Wohnung. Mit seiner Frau. Ja. Ja, der Patient stellte sich heute bei uns wegen der Gewichtsabnahme in den letzten 3 Monaten von 7 Kilogramm. Oh ja. Er berichtet, dass er in der letzten Zeit auch Müdigkeit hat und Schlafprobleme hat, Insomnie hat. Er hat auch seit langem Trockenhusten, aber er leidet an COPD seit 12 Jahren und auch an Prostataparesis seit ungefähr 7 bis 8 Jahren. Er nimmt gegen COPD ein Spray, aber der Name des Sprays weiß der Patient nicht. Und gegen Prostataparesis nimmt er ein Medikament einmal am Morgen und auch der Name des Medikaments weiß der Patient auch nicht. Der Hausarzt des Patienten, Dr. Müller. Ansonsten nimmt er keine regelmäßigen Medikamente. Er hat keine Allergie. Raucht seit 50 Jahren ein halbes Päckchen pro Tag. Und selten, er trinkt selten Alkohol. Drogen und Sport wurde verneint. In der Familienanalyse ergab die Mutter des Patienten lebt noch und über 90 Jahre alt. Der Vater des Patienten ist an Darmkrebs, an Kolonkarzinom gestorben. Er hat ein Bruder ist und er ist der Bruder ist gesund. Ja, aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von einem Verdacht auf Leukämie aus. Leukämie. Ja, Leukämie aus. Aber und ja. Was wäre differenzialdiagnostisch noch möglich? Was für eine Idee gäbe es noch? Ja, aus Differenzialdiagnose können und Lymphoma und vielleicht ein Tuberkulose in Betracht kommen. Aber der Patient hat keinen Nachweis und keine Fieber. Ja. Aber warum schläft er denn nicht? Ja, er hat seit ungefähr 8 Jahren Prostatiperplasie und in der Nacht muss er oft auf die Toilette gehen. Ja, deswegen, wie ist der Fachbegriff? Nikturie. Ja, genau, okay. Ja, und hat er sonst über Beschwerden mit der Prostata geklagt? Bitte, ich habe nicht gehört. Hat er über Beschwerden hinsichtlich der Prostata geklagt? Hat er da was dazu gesagt? Ja, so viel. Nein. Hat nichts gesagt? Okay, ja, okay, gut. Ich habe nicht verstanden, vielleicht, aber... Nee, also ich habe... Die Frage haben Sie nicht verstanden. Nein. Also ich habe gefragt, hat der Patient über Beschwerden hinsichtlich der Prostata geklagt? Hat er da irgendwas beschrieben, dass ihm das Beschwerden macht? Ich erinnere mich daran nicht. Okay, gut. Gut. Ja, was machen Sie denn jetzt mit der von der Untersuchung her? Wo setzen Sie an? Ja, ich möchte natürlich zuerst den Patienten körperlich untersuchen. Worauf achten Sie da besonders? Ja, alle Systeme möchte ich untersuchen. Lunge, Abdomen. Möchte ich Lunge, Herz und abhören und Abdomen auch abhören und palpieren. Und dann Patienten Blut abnehmen. Worauf lassen Sie das Blut untersuchen? Ja, ich möchte großes Blutbild und Entzündungsparameter, Leberparameter, Leberwerte, Nierenwerte natürlich. Und ich möchte ein im Blut Leberwerte und Nierenwerte. Ja, und was sollte man sicherlich auch noch untersuchen bei dem? Im Blut, oder? Ja. Denken Sie mal an seine Prostata. Ja, wegen es kann auch Prostatakarzinom sein vielleicht. Ja, also wonach gucken wir im Labor? Ja, Prostat-spezifik Antigen. Genau, PSA-Wert, genau. Yes. Ja, gut. Und im Rahmen der Untersuchung, was würden Sie da unter Umständen relativ zügig machen können? Ja, ich möchte ein paar Röntgenuntersuchungen durchführen. Ja, was Thorax. Machen Sie noch bei der sage ich mal, körperlichen und orientierenden Untersuchung? Was würde man sicherlich auch machen müssen? Ja, ich möchte Rektalpalpation. Ja, genau. gucken, ob da die Prostata verhärtet zu spüren ist. Ne? Genau, sehr gut, okay. Und dann haben Sie gesagt, Sie wollen apparativ noch weiter untersuchen. Was wollen Sie da machen? Also Sie haben dann Röntgen, haben Sie, ich habe nicht alles behalten. Röntgen wollen Sie, ne? Ja, Thorax und Abdomen. Was wollen Sie machen? Ja, bei der Abdomen-Sonographie auch durch. Abdomen auf alle Fälle gucken, ja. Ja. Und beim Röntgen, worauf gucken Sie da? Ja, beim Röntgen, ich meinte Thorax und Abdomen-Röntgen in zwei Ebenen. Mhm. Aber wir können auch Lumbar-Röntgen auch durchführen, ob ein Metastas gibt. Sehr gut, ja, ganz genau. Sehr schön. Okay, gut. Wenn sich jetzt die Untersuchung dahingehend bestätigt, dass dieser Patient tatsächlich ein Prostataproblem hat, ja, so im Sinne eines Karzinoms, ja, was wäre dann die erforderliche Therapie? Ja, zuerst müssen wir prüfen, ob es ein Metastas gibt. Eine Metastase oder eine Metastasierung, ja. Operative Behandlung können in Betracht kommen. Genau. Kann in Betracht kommen. Und ansonsten können wir Alpha-Blocker geben. Aber nochmal bitte? Können wir? Alpha-Blocker gegen Prostatiperplese, aber ich erinnere mich. Ich hab nur generell jetzt hier das Thema Chemotherapie, habe ich hier noch stehen. Ja, Chemotherapie. Also Prostatektomie und Chemo. Was fällt Ihnen noch ein an diagnostischen Verfahren zur Verifizierung dieses Prostatakarzinoms? Fällt Ihnen dazu noch was ein? Bevor man die Prostatektomie macht, macht man ja erst welche Untersuchung? Biopsie vielleicht? Genau, die Stanze, ja. Genau. Ne? Eine Stanzbiopsie im Vorfeld, um da aus Zellgewebe zu gucken, ob das wirklich bösartig ist. Genau. Ja, ich habe Sie jetzt so ein bisschen dahin geführt, ja. Es war tatsächlich das Prostatakarzinom. Ja, bei diesem Patienten hier. Das ist natürlich eine Gemeinheit, wenn der erzählt, er hat eine benigne Prostatahyperplasie. Ja, aber das ist ja nun auch bekannt, dass sowas auch entarten kann. Ne? Und dass diese gutartige Form irgendwann umschlägt. Und der Patient selber war ja nun auch nicht so wahnsinnig sorgfältig. Der ist ja lange nicht zum Arzt gegangen. Aber immerhin, als er jetzt sein Gewicht verloren hat, hat er gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ne? Und gut. Tatsächlich hat er aber ja mehrfach sich beschwert, dass er Probleme beim Wasserlassen hat und dass das immer so kleine Mengen sind und dass er ständig laufen muss. Ja, also er hat durchaus das geschildert. Ja, das haben Sie, aber irgendwie wollten Sie das nicht so richtig hören. Ja. Ja, okay. Gut. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt am Anfang, Sie gut zu verstehen. Nach einer Weile habe ich mich ganz gut eingehört. Ist mir das nicht mehr so schwer gefallen. Ich überlege gerade, ob mir noch sonst irgendwas aufgefallen ist. Nee, so, also sagen wir so, der Patient war jetzt nicht so sehr kooperativ. Das war ein bisschen schwierig, ne, mit dem. Und ja, manchmal hatte er ein bisschen Probleme, auch tatsächlich sie akustisch zu verstehen. Ja? Präsentation fand ich eigentlich schön. Und ja, dass sie, ich denke mal, das ist sowas, was im Verlauf immer passieren kann, dass man ja nicht die Diagnose jetzt, dass man da nicht aufs richtige Pferd setzt. Ja? Wie gesagt, er hat ja tatsächlich nicht so richtig signifikante Sachen gesagt. Und eigentlich war der einzige Hinweis, dass es mit der Prostata was sein kann, diese bekannte Hyperplasie. Ne? Ja. Gut, gibt es von den Kollegen dazu jetzt noch irgendwelche Fragen oder Kommentare? Will noch jemand was dazu?